Party geht weiter. Die Party geht weiter, wir freuen uns drauf. Stehen auf der Leiter und steigen auf. Feiern die Nacht und wir feiern den Tag. Hebt eure Hände, ist was ich sag. Vergesst die Probleme, der Kopf ist frei. Wir feiern gemeinsam, ihr seid dabei. Lachen und tanzen, ist was ich mag. Die Party geht weiter, Tag für Tag. Lasst uns leben, Bali ist geil. Nachtgebet war auch schon geil. Setzen jetzt noch einen drauf. Party und wir hören nicht auf. Singen, feiern, ihr und wir. Bleibt einfach immer hier. Alle feiern unser Ding. Wir danken euch. Lasst uns spielen. Geh nach vorne, immer weiter. Nächste Stufe auf der Leiter. Schwenk die Arme frei.